WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio. Schönen guten Abend und ich muss Sie direkt vorwarnen, vielleicht erkennen Sie sich gleich wieder in unserem heutigen Hörspiel. Es geht nämlich um Weihnachtsmuffel. Eine Gruppe von Weihnachtsmuffeln trifft sich in einem abgelegenen, ziemlich runtergekommenen Schlosshotel in den Bergen, um dort Abstand zu nehmen vom typischen Weihnachtstrubel, um schweigen zu können oder miteinander rumzugrummeln. Das ist schon eine kleine Tradition geworden, diese Flucht in die Einsamkeit. Dieses Jahr aber läuft alles anders. Ein Investor hat Pläne für dieses Refugium der Weihnachtsmuffel und jetzt müssen die schrägen Individuen zusammenhalten, damit Weihnachten so bleiben kann, wie sie es gewohnt sind. Merry Christmas! Everybody come on! Ich freue mich trippelstark auf viele Geschenke. Claro gibt's ein Autogramm von mir dazu. Sowas von trippel gern. Bist du der echte Junge mit den Eichhörnchen? Ja, ganz richtig. Ich bin das Original. Das andere war das Remake. Genau. Und der Originalchip hier mit Lederjacke und dem Abzeichen der Erdnussbande, der gehört jetzt dir. Ah, cool. Hab Spaß. Hi, Cowboy. Willkommen zur Bescherung. Na? Ich hab gehört, du bist ein richtig fleißiger Cowboy gewesen. Dann ist der hier schon mal für dich. Fröhliche Weihnachten wünscht dir dein Christkind. Na, warst du unartig, Bursche? Ah! Trittst aber auch jetzt, du. Nein, nein! Du tust das nie wieder. Nein, Knecht Ruprecht. Ich verspreche. Ich spiele meiner Lehre. Nie wieder einen Streich. Bengel. Nie wieder. Aua! Nie wieder. Scherenschnitte, Scherenschnitte. Wie Sie wünschen, junger Mann. Ich porträtiere Sie in 2 Minuten als Jesuskind in der Krippe. Kein Problem. Nur Jacke aus und schön brav stillhalten. Danke, Leute, danke. Ihr seid ein Hammerpublikum, echt. Ich halt's nicht aus. Also gut, ich mach's. Ich mach's. Nur heute Abend und nur für euch. Na los, holt die Wunderkerzen raus. Hier kommt das fette Fest. Es läuft, Mama. Oh, es läuft. Ja, Mickeylein, ich freue mich so. Es für dich, läuft, mein Mama. Junge. 24/7. Hotel for Christmas von Edgar Lindschert und Stuart Kummer. Quatsch! Warten Sie, ich helfe Ihnen. Gustav Engler, wie sollte es auch anders sein? Ja, wenn Sie sich auf eines verlassen können, Mrs. Fatsch, dann darauf, dass ich Sie jedes Jahr am 23. Dezember pünktlich um 4:20 hier am Bahnsteig abhole. Ja, jetzt nehmen Sie mal das. So. Heilige Maria, Sie haben aber dieses Mal eine Menge Gepäck dabei. Ja, und das ja auch noch. Oh, wollen Sie endgültig bei uns einziehen? Keine Sorge, Gustav. Ich werde in diesem Leben bei niemandem mehr einziehen. So, und jetzt los. Ja. Oder warten wir noch auf irgendwen? Nein, nur Sie und ich, Mrs. Fatsch. Nur Sie und ich. Sehr gut. Und? Hatten Sie eine gute Reise? Schrecklich, wie immer. Oh, na, jedenfalls ist es schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Fatsch. Nun, ich müsste lügen, wenn ich das Gleiche behaupten wollte, Gustav. Ja, Camilla Fatsch freut sich wirklich nicht, mich zu sehen. Sie freut sich auch nicht auf die gute Bergluft hier, nicht auf die schöne Aussicht und nicht auf das Hotel, in dem ich arbeite. Ihre Freude hält sich in diesen Tagen allgemein sehr in Grenzen. Mrs. Fatsch hasst Weihnachten so sehr wie kaum eine andere Person auf dieser Welt. Obwohl, ein paar andere fallen mir da schon noch ein, aber davon später mehr. Oh, eine neue Kutsche, ja? Ich muss Sie enttäuschen, Mrs. Fatsch. Ich habe dem alten Gefährt im Sommer lediglich einen neuen Anstrich verpasst. Glaub mir. Oh. Ein aufgehübschter Pferdewagen liegt in der Liste der Enttäuschung meines Lebens bestenfalls auf Platz 500. Dann bin ich ja beruhigt. Bitte, Mrs. Fatsch, setzen Sie. Sie sitzen ja schon. Na gut, aber legen Sie sich eine Decke über die Beine. Der Wind ist eisig. Lassen Sie es gut sein, mein Junge. Ich habe schon ganze Tage an eisigeren Orten verbracht. Eisig für die Beine und eisig für die Seele. Es ist nicht so, dass Mrs. Fatsch Weihnachten schon immer gehasst hätte. Früher gab es für sie nichts Schöneres. Weihnachten war ihre Leidenschaft und ihre Profession. Mrs. Fudge ist nämlich Scherenschnittkünstlerin. Eine der besten, hat mal jemand gesagt. Jahrelang bot sie auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte ihres Landes weihnachtliche Scherenschnitte an. Und dann, vor 13 Jahren, verliebte sich Camilla Fudge unsterblich in den neuen Star des Weihnachtsmarkts. Tony Missel, der Besitzer eines modernen Kinderkarussells. Die skurrilen Figuren, auf denen die Kinder herumfuhren, die eigentümliche Musik, die den ganzen Markt beschallte, und dann dieser unglaublich männliche Adamsapfel an Tony Missels Hals. Camilla Fudge musste sein Herz gewinnen. Und das tat sie auch. Mit dem größten und schönsten Kunstwerk, das sie je erschaffen hat. Einem lebensgroßen Scherenschnitt, der Tony Missel im Reigen seiner rotierenden Fabelwesen zeigte. Wundervoll. So etwas hatte noch nie eine Frau für ihn getan. So was hat eine Frau noch nie für mich gemacht. Tony heiratete sie von der Stelle weg. Ja. Camilla liebte ihn. Ja. Und er liebte Camilla. Ja. Genau 12 Monate lang. Bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Denn dann kostete der Mann mit dem Adamsapfel einen Liebesapfel vom Stand gegenüber. Köstlich. Und wie durch einen Zauber verfiel Tony der jungen Dame, die das pralle Obst in den tiefroten Zuckerguss tauchte. Blind vor Liebe ließ er Camilla Fudge sitzen. Nein. Ihr Herz brach und ihre Hände zitterten. Nein. Nein. Kein einziger Scherenschnitt wollte ihr damals mehr gelingen. Und so beschloss Camilla Fudge, alles, was mit Weihnachten zu tun hat, aus ihrem Leben zu streichen. Seitdem besucht sie unser abgelegenes Hotel Phoenix, um hier in Ruhe das Weihnachtsfest zu verbringen. Ohne Weihnachtsmarkt, ohne Weihnachtsmusik, ohne Geschenke. Sie hat alles hinter sich gelassen. Alles, außer den Scherenschnitten. Gustav! Ja? Können Sie den Wagen nicht lenken wie ein normaler Mensch? Mein Bild verwackelt. Ich bemühe mich, Mrs. Fudge. Ich bemühe mich wirklich. So, da wären wir, Mrs. Fudge. Oh. Gehen Sie ruhig schon mal rein. Ich bringe Ihr Gepäck gleich nach. Es riecht nach Schnee. Oh, bitte keinen Schnee zu Weihnachten. Ich hasse diesen Kitsch. Ist notiert, Mrs. Fudge. Ist notiert. Concierge! Concierge! Mrs. Fudge, herzlich willkommen im Hotel Phoenix. Hatten Sie eine gute Anreise? Gott, nochmal, Gustav, das habe ich Ihnen doch schon am Bahnhof gesagt. Ja, ja, wie dem auch sei. Schön, dass Sie uns in diesem Jahr wieder beehren. Den Zimmerschlüssel bitte. Selbstverständlich, Mrs. Fudge. Selbstverständlich. Zimmer Nummer 5, wie jedes Jahr. Ja, das will ich auch meinen. Ah, eine Frage noch. Sind schon andere Gäste da oder kann ich die Ruhe noch eine Weile genießen? Ja, also die Zwillinge, ich meine natürlich Fräulein Pein und Fräulein Pein sind schon im Haus seit heute früh. Fräulein Pein hat ja eine sehr lange Anreise, während Fräulein Pein keine so lange Anreise... Also wenn die da sind, warum kann ich dann das Geschnatter der beiden Nervensägen nicht hören? Fräulein Pein und Fräulein Pein sind quasi im Haus, aber sie sind auch nicht im Haus. Sie sind hinter dem Haus, also im Garten, auf ihrem Baum. Was ich dir noch erzählen wollte, ich habe eine neue Baumart entdeckt. Du auch? Ich auch. Ich habe sogar einen Setzling davon mitgebracht. Hier. Irre. Die Setzlinge sehen ja total gleich aus. Siehst du? Auch Ginger Pine und ihre Zwillingsschwester Rosemary sind Stammgäste über Weihnachten. Sie sitzen am liebsten auf einem großen Ast der 200 Jahre alten Weide hinter dem Hotel, die zwei Kriege, drei Brennholzknappheiten und den großen Erdrutsch von 1872 überstanden hat. Die Geschichte der beiden ist speziell. Ihre Mutter brachte die zwei Mädchen in einer Spezialklinik in der Schweiz zur Welt. An einem 24. Dezember. Die Eltern der beiden waren die tollkühnsten Pflanzenforscher des Planeten. Ihr Vater war zu Forschungszwecken auf der Weihnachtsinsel, an Heiligabend. Die Eltern hatten für diesen Fall vorgesorgt. Sie wollten zur Geburt für jedes Kind einen Baum pflanzen, wo auch immer sie sich gerade befanden. Also pflanzte die Mutter für Rosemary eine Weide im Park hinter der Schweizer Klinik. Der Vater pflanzte für Ginger eine Weide am Rand des Regenwalds auf der Weihnachtsinsel. Was für wunderbare Eltern. Leider kamen sie später beim Versuch ums Leben, einen Wald in Südamerika vor der Rodung zu bewahren. Soldaten fällten Bäume, an die sich Rosemarys und Gingers Vater und Mutter gekettet hatten. Von dem Tag an beschlossen die beiden Mädchen, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Ihre Forschungsarbeit brachte die Zwillinge zu ihren zwei Weiden in der Schweiz und auf der Weihnachtsinsel. Und sie fanden etwas Außergewöhnliches heraus. Die Bäume sahen nicht nur gleich aus. Sie hatten nicht nur exakt die gleiche Anzahl von Ästen, Zweigen und Blättern. Nein, sie erkrankten auch zur selben Zeit und wurden zur selben Zeit wieder gesund. Und nun verbringen die Zwillinge ihre Leben getrennt voneinander, um ihre Zwillingsbäume an zwei entgegengesetzten Punkten der Erde zu erforschen. Ausnahme Weihnachten. Oder wie Ginger und Rosemary sagen, Geburtstag. Dann treffen sie sich hier im Hotel Phoenix. Ja, und auch sie hassen das Weihnachtsfest. Weil weltweit hunderte Millionen von Tannen gefällt werden, um als schlecht geschmückte Weihnachtsbäume in überheizten Wohnzimmern zu enden. Einsam wird er sein, mein Baum. Meiner auch. So ganz ohne mich? Oh nee, hätte der mit seinem Motorrad nicht in irgendeine Schlucht stürzen können? Das wäre mal ein Geburtstagsgeschenk für mich gewesen. Der verdammte Jimmy Bell. Herzlich willkommen im Hotel Phoenix, Signore Bellucci. Hatten Sie eine gute Anreise? Jetzt pass mal auf, Signore Bellucci war mein Vater. Ich bin Jimmy Bell. Merkt ihr das endlich mal, Engler? Giovanni Bellucci Junior ist Geschichte. Mit der Musik von damals habe ich nichts mehr zu tun, klar? Entschuldigung, Signore. Ich wollte Sie... Schon gut, fange ich gleich an zu heulen. Giovanni Bellucci. Der Mann, der das Weihnachtsfest für unzählige Familien zu einem wahren Freudenfest gemacht hat. Und deshalb ist er chronisch mies gelaunt zu dieser Jahreszeit. Mit seinem eigentlich konsumkritischen Weihnachtslied Fettes Fest hat er die ultimative Weihnachtshymne geschaffen. Die Leute wollten die Ironie in seinem Song einfach nicht verstehen. An den Feiertagen spielen alle Radiosender und Kaufhausfahrstühle seinen Hit in Heavy Rotation. Giovanni Bellucci nennt sich von nun an Jimmy Bell. Er kann seinen eigenen Song selbst nicht mehr ertragen. Er wird sogar krank, sobald er ihn hört. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, kein Scherz. Und deshalb flüchtet auch er jedes Jahr zu Weihnachten hier ins Hotel Phoenix. Darf ich Ihr Motorrad umparken, Signore? Es steht etwas ungünstig, direkt vor der Eingangstreppe. Wie lange arbeitest du jetzt schon hier, Engler? Ja, was haben wir heute? Montag, Sonntag, Samstag, Freitag? Seit 12 Jahren. Hm. Wenn du meine Maschine anfasst, wäre das keine 13, hast du gehört? Verstanden, Signore. Oh, was war das denn jetzt? Pfui, ihr habt Ratten, Engler, das ziehe ich euch vom Preis ab. Nein, nein, das ist keine Ratte, das ist Chip, das Eichhörnchen von Christian Juhl. Leck mich am Arsch, ist der auch wieder da? Es tut mir leid, Sir. Ganz große Sorry, Engler, aber... Ach, du heiliger Trippelbindmann. Hier sind schon mal das Haar und das Öl. Ja, Herr Juhl, herzlich willkommen im Hotel Phoenix. Darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Und das N und das I liegen noch draußen vor dem Eingang. Chip, du Unglückshörnchen, wo steckst du? Ich zieh dir den Schweif lang, hörst du? Ja, Herr Juhl, beruhigen Sie sich doch bitte. Was ist denn vorgefallen? Sind das die Buchstaben vom... Schriftzug über der Eingangstür. Das trippelbekloppte Eichhörnchen ist die Hauswand hochgeklettert und dann auf den Buchstaben obendrauf. Hat alles angenagt. Chip war doch noch nie hier. Woher soll er das denn wissen? Pff, komm, Juhl, das Tier hast du dabei, seit du mir hier Jahr für Jahr auf die Ketten gehst. Es geht dich zwar nichts an, Jimmy, aber das hier ist Chip 26. Der ist neu. Mein 25. Chip ist im Sommer von einem Wohnmobil überfahren worden. Krass. Der Nager ist das erste Mal hier und schon nimmt er das Hotel auseinander. Respekt. Der Schaden scheint mir nicht unerheblich zu sein. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss ganz kurz nachsehen. Vorsicht, das P hängt da oben nur an einem... Du Mann. Fuck, das war knapp. Sag mal, spinnt ihr eigentlich, wenn da auch nur eine Schramme an meiner Möhre ist? Dann gibt's da... Oh Gott, nicht die beiden auch noch. Oh Gott, nicht die beiden auch noch. Hä? Das Hotel heißt jetzt Hotel X? Seit wann das denn? Ja, was haben wir denn heute? Montag, Sonntag, seit 20 Sekunden. Okay. Die anderen Buchstaben sind runtergefallen. Wurden runtergefallen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, Mann. Chip? Chip 26, komm jetzt her und sieh dir an, was du angerichtet hast, du trippelungeschickter Nager. Chip? Christian Juhl, unser letzter Dauergast zum Weihnachtsfest. Und sein 26. Eichhörnchen Chip. Als Kind spielte Chris Juhl die Hauptrolle in der erfolgreichen Weihnachts-TV-Serie Der Junge und das Eichhörnchen. Hollywood kaufte den Stoff und produzierte das Ganze, wie sie sagten, in High Class neu. Ein weltweiter Kassenschlager. Nur leider ohne Chris in der Hauptrolle. Obwohl er um Längen besser war als sein glattpolierter Nachfolger. Jedenfalls hat der arme Chris Juhl seitdem keine nennenswerten Rollen mehr bekommen. Schlimmer ist allerdings, wie er immer noch an seiner alten Rolle hängt. Er will der Welt beweisen, dass er der wahre Junge ist. Deshalb auch die Eichhörnchen. Das erste durfte er nach den Dreharbeiten behalten. Als das starb, kauften seine Eltern ihm ein neues. Ein Leben ohne seinen einzigen Freund Chip würde er nicht aushalten. Mittlerweile ist Chris kein kleiner Junge mehr. Obwohl. Egal. Jedenfalls kann auch er Weihnachten nicht mehr ertragen. Regelmäßig wird der Junge und das Eichhörnchen ausgestrahlt. In der Hollywood-Version. Das Original ist in Vergessenheit geraten. Übrig geblieben sind Christian Jules verlorene Kindheit und Chips kleine Lederjacke mit der aufgenähten goldenen Erdnuss auf dem Rücken. Chris Jule trägt auch so eine. Herr Engler. Ein Mann und ein Eichhörnchen mit der gleichen Lederjacke. Herr Engler. Verzeihen Sie, Herr Jule. Ich war kurz in Gedanken. Ich brauche jetzt definitiv einen Drink auf den Schreck. Die Bar hat doch schon geöffnet, oder? Die richtige Antwort auf Ihre Frage lautet, in einer Minute, Herr Jule. Nein, Gustav, die richtige Antwort auf meine Frage ist ein 70 Grad heißer Triple-Eierlikör. So, ein Triple-Eierlikör, 70 Grad heiß. Danke. Und ein paar Gratis-Erdnüsse. An Weihnachten soll es uns auch gut gehen, oder? Können wir bitte über etwas anderes sprechen als Weihnachten? Ach, es ist schön, Sie wiederzusehen, Herr Jule. Ja, ja. Ah, da bist du ja. Guck an, wo Erdnüsse sind, ist auch der gute Chip nicht weit. Lass es dir schmecken, kleiner rothaariger Freund. Chip 26, verdammt nochmal, wo warst du denn? Mann, das mit den Buchstaben eben war echt trippeldoof. Wenn die anderen Chips wüssten, dass du ihr Lieblingshotel demolierst, die würden sich in ihren Gräbern umdrehen. Der liebe Chip hat doch sicher eine Haftpflichtversicherung. Wer würde einem Eichhörnchen eine Haftpflichtversicherung geben? Die Frage ist doch eher, wer würde einem Star wie Chip keine geben? Es ist kompliziert. Ich meine, ich bezahle die Buchstaben natürlich. Aber, naja, meine Auftragslage ist gerade nicht so trippel optimal. Hier ist ja heute was los. Sekunde bitte. Schönen guten Abend. Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Ah, neue Gesichter. Da bin ich aber überrascht. Erfreut, wollte ich sagen. Oder haben Sie vielleicht nur eine Reifenpanne und ich soll für Sie den Automobilclub anrufen? Micky, der Mann redet zu viel. Meine Mama sagt, du redest zu viel. Verzeihung. Mein Name ist Gustav Engler. Was kann ich für die Herrschaften tun? Ich bin Micky Van Gift und das ist meine Mama Gloria. Sie will das Hotel kaufen und ich krieg das dann morgen zu Weihnachten. Das muss sich um ein Missverständnis handeln, Sir. Das Hotel steht nicht zum Verkauf. Sieh an, Micky, das Personal hier braucht Bildung. Alles steht zum Verkauf, wenn der Preis stimmt. Bringen Sie uns jetzt zu Ihrer Chefin, Page. Wir haben nicht ewig Zeit. Tut mir leid, Frau Weihrauch empfängt grundsätzlich keine Gäste in ihrem Privatzimmer. Der Mann soll das Telefon benutzen, das vor ihm steht und sich von seiner Chefin erklären lassen, dass sie uns erwartet. Mama sagt, Sie sollen das Telefon... Ja, ich habe gehört. Einen Moment bitte. Frau Weihrauch. Ich möchte nicht gestört werden. Ja, aber hier sind zwei Gäste, die... Die Zwillinge können sich gern schon was vom Baumkuchen nehmen. Nein, nicht die Zwillinge, zwei Unbekannte, also neue. Also. Haben die denn keine Namen oder was? Ja, Mr. und Mutter Van Gift sozusagen. Sollen raufkommen. Bitte? Bring sie in mein Turmzimmer, Herrgott, nochmal. Wirklich? Und ihr Gepäck kommt in die Suite. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, wenn die Herrschaften mir bitte folgen wollen, Frau Weihrauch erwartet sie. Hier ist jetzt der Turm und wenn Sie bitte einfach den Stufen nach oben folgen wollen, bis ganz hoch zur großen Holztür. Warum bringt der Page uns nicht bis nach oben, Micky? Weil der Page ihr Gepäck jetzt in die Suite bringt und dann in den Speisesaal muss und dann in die Küche und dann wieder in den Speisesaal. Micky, Lein, der Mann redet schon wieder zu viel. Page? Wenn Sie dann oben an der Holztür bitte dreimal kräftig... Warum macht die nicht auf? Du hast gerade erst geklopft, Micky, Darling. Ah, trotzdem. Und Frau Weihrauch ist eine alte Dame. Ja. Ich möchte, dass du nett zu Frau Weihrauch bist, Micky. Immerhin wollen wir ein Hotel von ihr kaufen. Außerdem, du weißt, dein Opa Rudolf und sie waren mal schwer verliebt. Siehst du, da kommt sie ja schon. Schon ist gut. Also, Micky, wenn das nicht die liebe Frau Weihrauch ist. Heiliges Kanonenrohr. Ihr seht beide nicht aus wie Rudolfs Enkelkind. Micky, stell dich Frau Weihrauch bitte vor. Ja, hallo, ich bin Micky. Darf ich reinkommen? Kann man vom Turmzimmer aus runter ins Tal gucken? Also, das muss ich sehen. Na dann. Interessant. Frau Weihrauch hat also Besuch von zwei Amerikanern. So ganz richtig ticken die ja nicht. Aber damit sind sie hier im Phönix ja in bester Gesellschaft. Apropos, unsere Stammgäste hassen nicht nur Weihnachten, sie können sich auch untereinander auf den Tod nicht ausstehen. Deshalb rücken sie im Speisesaal auch immer mit ihren Tischen so weit auseinander, dass am Ende jede Partei eine Zimmerecke belegt. Mrs. Fudge vorne links, Chris Jule mit Chip hinten links, die Pine-Zwillinge hinten rechts und Jimmy Bell gleich vorne rechts neben der großen Flügeltür. Immer das Gleiche. Gustav, was soll das denn? Wie meinen? Die einzelligen Zwillinge meinen das da in der Mitte. Das heißt eineiige Zwillinge, Eichhörnchenjunge. Ich habe mir erlaubt, die Tische mittig zu platzieren, sodass alle an einer großen Tafel... zusammen mit den Nervensägen hier? Nein? Kommt überhaupt nicht in Frage. Nein. Trippel schlechte Idee, Gustav. Leider super trippel schlecht. Ja. Na los, jeder schnappt sich einen Tisch. Sehr gut. Victor, das ist mein Arsch. Ach, sieh mal an. Da sind sich dann plötzlich doch alle einig. Das ist da also, ja? Ich hatte irgendwie einen kleinen Jungen erwartet. Du warst immer schon groß für dein Alter, nicht wahr, Micky? Ja, man kann ja gar nicht richtig ins Tal gucken. Da ist der dicke Baum im Weg. Wie alt ist er denn genau? Micky, sagst du der Frau Weihrauch bitte, wie alt du bist? 41,5. Ah, das erklärt einiges. Micky, sei so lieb und öffne ein Fenster, bitte. Die Mama kriegt sonst Atemnot. Kannst du dir sparen, Kleiner. Die Fenster lassen sich nicht mehr öffnen. Verzogen. Der Rauch nimmt den Weg durch den Kamin. Das lassen wir alles machen, Mama. Neue Fenster, die Decken höher. Wie bitte? Hm? Jetzt sei doch nicht so hektisch, Micky. Du hast Frau Weihrauch noch nicht einmal die Hand gegeben. Man könnte meinen, du hättest gar keine Manieren. Hallo nochmal. Es freut mich. Mama? Ach ja, sie endlich persönlich kennenzulernen. Schau an, du hast ja doch etwas Charme von deinem Opa geerbt. Frau Weihrauch möchte sicher wissen, warum wir den weiten Weg aus Amerika hier in ihr Hotel gemacht haben. Ich dachte, um mich kennenzulernen. Sie sind witzig. Micky. Ja, also ja, natürlich auch, aber auch, um das Hotel zu kaufen. Dieses Hotel? Nein, das Hotel nebenan, das genauso aussieht wie das hier. Natürlich dieses Hotel. Micky. Verzeihung. Aber warum wollt ihr das Hotel kaufen? Ich meine... Um das Wunderbarste daraus zu machen, das man sich vorstellen kann. Ein 24-7-Christmas. Ein Weihnachtshotel. Mhm. Ein Weihnachtshotel? Und das finden die Leute gut? Nö, jeder findet Weihnachten gut. Abgesehen von den Gästen meines Hotels. Die waren ja auch noch nicht in meinem Christmas-Fun-Park. Was du eigentlich sagen willst, Micky, das Hotel wird ganz in Frau Weihrauchs Sinne weitergeführt. Ja, ja, genau. Also, ich muss gestehen, sie schickt ein bisschen der Himmel. Hörst du, Micky? Die Tage für dieses Haus sind gezählt. Das Hotel bringt seit Jahren nichts mehr ein bei den paar Gästen. Und sie sehen's ja auch. Hier muss ordentlich Geld reingesteckt werden, was ich nicht habe. Der Laden muss komplett runterneuert werden. Und hier ist der Vertrag, der das möglich macht. Jesus, bei den vielen Nullen wird einem ja schwindelig. Oh, damit könnte ich mich locker in ein kleines Haus am Meer zurückziehen und die Seele baumeln lassen. Oh, schöne Aussicht. Andererseits, ich hänge natürlich auch an dem alten Ding. Mickylein, Frau Weihrauch soll sich ruhig Zeit lassen mit der Entscheidung. Ja, richtig. Lesen Sie den Vertrag in Ruhe durch und lassen Sie die Zahl auf sich wirken. Bis Heiligabend sind es noch 24 Stunden. Vorher darf ich meine Geschenke sowieso nicht auspacken. Frau Weihrauch fragt sich ja schon länger, was denn mal werden soll mit dem Hotel. Ob nun ausgerechnet Micky Van Gift da der richtige Partner ist? Gustav? Naja, keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Gustav! Ja, ja, Mrs. Fudge, Verzeihung, ich war ganz kurz in Gedanken. Gustav, das war nichts mit den Tischen. Das war eine ganz dumme Idee. Nein, stimmt, tut mir leid. Sie können es aber wieder gut machen. Servieren Sie mir die Suppe zuerst. Schön heiß bitte. Selbstverständlich. Hallo? Wieso darf die denn jetzt wieder als Erste? Den Anfang macht er wohl die A-Prominenz und das bin ich. Noch nie was von Ladies First gehört? Schon, ich sehe hier nur keine Ladies. Oh. Typisch Jimmy Bell. Sie langweilen mich. Sie Einfältiger möchte gern Rockstar-Pinsel. Ich bin plötzlich ganz müde. Soll ich dich ins Bett bringen, Hot Fudge? Auf Wunsch auch mit Küsschen. Und schon bin ich wieder hellwach. Das ist ja komisch. Du bist komisch, Herrn Lady. Okay, bis die sich einig sind, können Sie mir schon mal das Rinderfilet in Walnussbutter bringen, Gustav. Und für Chip 26. Hinten anstellen, du Kinderstar-Würstchen. Du bist Z-Prominenz. Von Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen, Jimmy Bell. Aber das mit dem Würstchen, der Lärmpegel ist unerträglich. Da müssen wir was an der Akustik machen, Micky. Ah, guten Abend. Herzlich willkommen, Mrs. und Mr. Van Gift. Guck mal, Mama. Die Frauen da hinten sehen gleich aus. Oh. Und der hier, der sieht aus wie der Junge mit dem Eichhörnchen. Und sein Eichhörnchen sieht aus wie das Eichhörnchen von dem Junge mit dem Eichhörnchen. Die da mit der Schere kenne ich nicht. Aber, nee, oder? Das ist, Alter, das ist Giovanni Bellucci. Kläre mich bitte auf, Micky. Mama, Giovanni Bellucci, der Rockstar, mein Rockstar. Hör zu! Giovanni Bellucci ist tot, Mann! Wer bist du überhaupt, dass du hier reinpasst und über einen Toten redest? Mann, ich bin Fan! Biggest Fan! Ich fass es nicht! Mein Name ist Micky Van Gift. Ich bin hier mit meiner Mama, Gloria Van Gift. Seid ihr mir hinterhergereist oder was? Leute, nicht so ungut, aber... Nein, nicht hinterhergereist. Wir sind hier, weil meine Mama mir das Hotel zu Weihnachten schenkt. Welches Hotel? Dieses. Dieses? Dieses. Wer zur Hölle schenkt seinem Sohn ein Hotel für Weihnachten? Leute, die es sich leisten können, Jimmy Giovanni. Mickey, hörst du bitte auf, Konversation mit diesem Musiker zu machen und fragst den Kellner, wo unser Tisch ist. Ja, Kellner? Ja, ursprünglich sollte hier eine ganz lange Tafel mit ursprünglich? Ja, also, ja, anders gesagt, wir haben jetzt leider ein kleines Platzproblem. Ich werde dem Concierge aber Bescheid sagen, dass er dem Pagen Bescheid sagt, dass er einen weiteren Tisch aus dem Keller holen soll. Ja, aber der Page bist doch du. Verzeihung, Sir, aber solange ich im Speisesaal die Bestellung aufnehme, bin ich Kellner. Der Page bin ich in der Lobby, aber nicht hinterm Empfang, da bin ich Concierge und in der Küche Koch. Du weißt schon, dass das ziemlich schizophren ist, oder? Tut mir leid, wenn das auf Sie den Anschein macht, Sir. Das mit dem Tisch jedenfalls, das kann noch einen Moment dauern. Wenn Sie vielleicht... Komm, Mickey, wir speisen in der Suite. Mhm. Der Zimmerservice möchte uns das Essen bringen. Ich bekomme einen Caesar Salad mit Dressing extra, dazu Weißwein. Eine Flasche. Ja, ein Caesar Salad für meine Mama, Dressing extra, eine Flasche Weißwein. Für mich ein Club-Sandwich und eine Cola, super size. In die Suite, aber pronto. Gebe ich so weiter in die Küche, Sir. Moment mal, die kriegen jetzt zuerst, oder was? Geht's noch? Wir waren ja wohl vor denen da. Genau. Sie sollen sich mal schön auf ihr Zimmer verpissen. Ja. Good night, people. Groupies haben im Backstage-Bereich nichts verloren. Ah, was denn für ein Backstage-Bereich jetzt auf einmal? Haben wir vielleicht ein bisschen Oberwasser, Herr Rockstar? Da hat sich wohl wieder jemand zu viel Marihuana gespritzt. Gute Idee, Fatschi. Wir rauchen mal was zusammen und dann helfe ich dir endlich, deinen Karussell-Toni zu vergessen. Komm, Mickey, wir gehen. Der Pöbel begehrt auf. Das ist ein Spektakel, auf das ich verzichten kann. Ja, auch wenn es manchmal recht turbulent zugeht. Ich liebe meinen Job. Oder müsste ich sagen, meine Jobs? Egal. Jedenfalls bin ich froh, dass mittlerweile das Essen vorbei ist und dass ich mich wieder hinter die Bar stellen kann. Hot fudge in the morning. Hot fudge all day long. Hey baby, where are you? Engler, noch so doppelt Eierlikör, extra heiß. Sehr wohl, Signore. Wenn das nicht die Megastimme des großen Jimmy Bell war, die ich da eben gehört habe. Da sitzt er ja auch schon. Am Piano. Lass mal was hören. Was willst du denn, Fanboy? Musst du nicht ins Bett? Löffelchen Stellung mit Mama machen? Erst später. Mama schläft schon. Ich bin hier, um meinen großen Traum mit dir zu teilen, Jimmy. Engler, ich glaube, ich brauche was Stärkeres. Kommt sofort. Stell dir vor, dieses Hotel hier wird das Herz eines riesengroßen Weihnachtsfreizeitparks. Ein Park, in dem jeden verdammten Tag im Jahr das Weihnachtsfest gefeiert wird. 24/7. Klingt schon mal richtig schön scheiße. Gibt es sonst nirgends auf der Welt. 365 Tage im Jahr liefern wir hier ein 1A-Weihnachtsfest ab. Mit allem Schickimicki. Hier kann der Businessmann Weihnachten nachfeiern, wenn es am 24.12. terminlich mal nicht passt. Oder der Arzt, der über die Feiertage Dienst schieben muss. Das heißt dann auch Weihnachten im Hochsommer, oder was? Was willst du denn, Barkeeper? Na logisch, auch im Sommer. Ich fahre hier links und rechts fette Batterien von Schneekanonen auf und dann bam, bam. Merry Christmas. Na, Halleluja. Und weißt du, was der Hammer ist? Endlich fallen Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Damit gehe ich in die Geschichtsbücher ein. Wow. Die Leute rennen uns die Bude ein. Die werden den Park so hart feiern. Und Mickey macht Money, Money, Money. Oh Gott, mir ist ganz schwindelig. Ja, glaube ich dir sofort, Barkeeper. Kann man an eurer Stelle ja auch gar nicht begreifen. Du buchst bei uns das Premium-Paket und kriegst alles serviert. Mit Hilfe von Algorithmen bekommst du Geschenke, von denen du bis dahin noch gar nicht wusstest, dass du sie dir überhaupt wünschst. Wie geil ist das denn bitte? Heilige Scheiße. Das wollte ich auch gerade sagen. Und hier, Pianomann? Ich jetzt? Ja, weißt du was? Mittendrin hier im Crazy Christmas Business, wen sehe ich da? Ja. Ja, richtig, Mr. Jimmy Bell. Ist nicht wahr. Ja, pass auf, pass auf. Hier steht eine Riesenbühne mit einer Big Band aus heißen Weihnachtselfen. Gott, und Gott. Ganz vorne in weiß, du, Jimmy, an deinem Piano. Geschnitzt aus echtem Nordpoleis. Und du spielst ihn, deinen großen Hit. Fettes Fest. Wir feiern hier ein fettes Fest. Fettes Fest. Nein! Oh doch. Nein! Ich muss kotzen. Gustav, schreib mir nichts auf mein Zimmer. Ganz wie Sie wünschen, Signore. Was geht denn mit dem auf einmal? Brechreiz. Wovon das denn? Von seinem Song. Ach, Schwachsinn. Wenn der hört, was ich ihm zahle, dann wird ihm nie wieder schlecht. So, und jetzt Eierlikör für alle. Außer Ihnen ist keiner mehr hier, Sir. Ja, na, dann ist es ja ausnahmsweise mal einfach für dich. Bis eins wirst du ja wohl noch zählen können. So, bitteschön. Und ja, wo wir gerade über Jobs sprechen, Mr. Van Gift. Was wäre denn meine Aufgabe in Ihrem Park? Koch? Page? Concierge? Oder Hoteldirektor? Nee, nix da. Für sowas brauche ich Profis. Anführer der Zwerge kannst du werden, meinetwegen. Oder, nee, warte. Der Weihnachtspark braucht ja auch einen Knecht Ruprecht, der mit der Rute unartige Kinder verkloppt. Ich als Knecht Ruprecht? Quatsch. Du spielst das Kind, das verkloppt wird. Der Idiot meint das ernst. Der Gedanke an meine schmerzhafte Zukunft hält mich die ganze Nacht wach. Das altehrwürdige Hotel Phoenix als Mittelpunkt eines 24-7-Christmas-Parks? Das überlebe ich nicht. Ich muss was tun. Gleich morgen früh. Ganz früh. Brandschutzübung? Nicht dein Ernst, Engler. Muss man das so früh am Morgen machen? Es ist arschkalt. Wo sind Frau Weihrauch und die Gäste aus Amerika? Diese Brandschutzsache ist ohne die anderen. Wir müssen eine Katastrophe verhindern. Doch, keine Übung. Engler! Dann wollen wir jetzt Frühstück. Psst. Nein, Herrschaften, nicht so laut. Die Wenngifts kriegen ja alles mit. Na und? Sie wollen das Hotel hier kaufen und in einen gigantischen 365-Tage-Weihnachts-Funpark verwandeln. Also ich sag zwar nicht gerne das Gleiche wie die komischen Zwillinge da, aber na und? Gut. Sie alle hier hassen Weihnachten. Sie kommen jedes Jahr extra ins Hotel Phoenix, weil wir nicht groß Weihnachten feiern. Jimmy, Sie haben es doch mitbekommen gestern Abend. Mickey Van Gift will einen riesigen Weihnachtsvergnügungspark errichten. Na und? Kann er doch machen. Aber er will mich von Knecht Ruprecht verhauen lassen. Das ist ja nicht unser Problem. Er will Fettes Fest in Dauerschleife von einer Big Band spielen lassen. Und Mr. Bell muss live singen. Tja, der bescheuerte Ami kann mich mal. Ich suche mir ein anderes Hotel, kein Ding. Ach ja? Und wo? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch schon tot. Weiß mir ja nie bei Rockstars. Jetzt machen Sie uns mal keine falschen Hoffnungen, Jimmy. Aber recht hat er ja. Es gibt trippel viele Länder, in denen Weihnachten überhaupt nicht gefeiert wird. Oh, da sucht sich jeder von uns ein anderes Land aus. Und wir müssen uns nie wiedersehen. Das ist doch wunderbar. Ja, genau. Stimmt. Perfekt. Und jetzt bitte Frühstück. Ja. Sie glauben wirklich, dass das so einfach ist, ja? Logisch, oder ist das Rührei alle? Gut. Das hier ist nicht nur irgendein Hotel. Es ist der Zufluchtsort, den sie alle liebgewonnen haben. Es ist ihr heimeliges Zuhause in der verhassten Weihnachtszeit. Die sichere Konstante in ihrem von Schicksalsschlägen gebeutelten Leben. Sie wollen doch gar nicht allein sein an den Festtagen. Bitte! Sie wollen genau mit den Menschen zusammen sein, die hier sind. Das wüssten wir aber. Ja, gut, sie gehen sich gegenseitig auf die Nerven. Ja, sie sind froh, wenn sie nach Weihnachten wieder ihrer Wege gehen können. Aber wenn auch nur einer von ihnen heute nicht hier wäre, würde er den anderen fehlen. Und die anderen würden ihm fehlen. Der Junge mit dem Eichhörnchen fehlt keinem. Und seine Serie auch nicht. Ach ja? Und auf euch Zwillinge kann ich auch doppelt, trippel gut und gern verzichten. Ihr sprecht mit Bäumen. Creepy. Merkst du selbst, oder? So einen Kindergarten hier muss ich nicht haben. Kurz gesagt, scheiß Idee, Engler. Ein Kindergarten ist übrigens immer noch erträglicher als das Rockstar-Getue eines abgeschmackten Schlageridioten mit Midlife-Crisis-Motorrad und Alkoholproblem. Hä? Der ein oder andere hat hier wenigstens ein Herz. Im Gegensatz zu Ihnen, Jimmy Bell. Oh, ich habe ein Herz, frag meinen Kardiologen. Na. Aber verdammt nochmal, Lady Schnippschnapp, mein Herz schlägt für laute Musik und nicht für die vorlauten, komplett gestörten Gören hier. Chip, halt dir die Ohren zu. Du musst dir nicht anhören, was diese schrecklichen Menschen sich an die Köpfe werfen. Du ziehst dir erstmal die Lederjacke mit der lächerlichen goldenen Erdnuss aus, bevor du über mich redest. Du hast es nicht verdient, Leder zu tragen. Das sind unsere Clubjacken. Chip und ich sind die Erdnussbande, wie in Der Junge und das Eichhörnchen. Nie gesehen, den Scheißfilm. Scheißfilm? Das war eine Serie, Mann. Bitte, bitte, Herrschaften, bitte. Sie haben offenbar den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Die Van Gifts wollen uns den Ort wegnehmen, der uns allen was bedeutet. Du hast nur keinen Bock, als Prügelknabe für Knecht Ruprecht zu enden. Mit uns hat das doch alles hier gar nichts zu tun. Da hat der Musiker ausnahmsweise mal recht. Und jetzt lassen Sie uns endlich in Frieden und machen Frühstück, Gustav. Genau. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig enttäuscht, dass außer mir niemand das Bedürfnis verspürt, dieses Hotel zu retten. Stattdessen lassen sich die Gäste ihr Frühstück schmecken und gehen danach wieder ihrer Wege. Die Pein-Zwillinge setzen sich in ihre Weide und... Moment mal, was macht der denn da? Vorsicht da oben, Maßband! Bitte? Vorsicht, Maßband kommt! Hey, was soll das? Ich muss nur eben wissen, wie lang der Stamm ist. 27 Meter und 43 Zentimeter. Echt? Wir messen jedes Jahr nach. 27 Meter 43, das könnte reichen. Reichen wofür? Wartet, ich muss noch eben die Breite... Der Baum hier wird der längste Tresen der Welt, Mädels. Was? Bist du bescheuert? Der Baum ist 200 Jahre alt. Der hat 2 Kriege, 3 Brennholzknappheiten und den großen Erdrutsch von 1872 überstanden. Noch viel geiler. Ein Tresen mit Geschichte, sowas gefällt den Leuten. Das ist komplett irre. Ja, oder? Stellt euch das mal vor. Und euch zwei stelle ich ein. Als sexy Barfrauen. Buh! Ah, kommt. Ihr seid zuckersüß. Hübsche Haare und so. Hä? An den Lippen können wir noch was machen. Aber sonst? Nee, noch viel besser. Ihr werdet das Christkind. Beide zusammen. Ein Doppelchristkind. Wie geil ist das denn? Das hat noch keiner. Ihr seid gekauft, Mädels. Vergiss es. Wir sind Wissenschaftlerinnen. Kein Christkind. Wissenschaft ist doch bescheuert. Checkt eh keiner. Dich checkt keiner. Mickey? Kommst du mal bitte? Ja, Mama. Mickey. Ja, ich komme. Ich muss. Wir sehen uns, Doppelchristkind. Hoffentlich nie wieder, Muttersöhnchen. Verdammte kleiner Scheiß-Eichhörnchen. Was? Nichts, Herr Juhl. Also, das P wird schon mal nichts. Chip hat das Kabel so nah an der Wand abgenagt, dass es jetzt im Mauerwerk steckt. Ich komme da einfach nicht ran. Keine Chance. Nein, Chip, du bleibst schön hier. Immerhin bist du für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Ich fürchte, die Buchstaben sind hinüber. Oder was denken Sie, Mrs. Van Gift? Ich werte Ihr Schweigen als Zustimmung. Oh, sorry, Mama. Ich musste den Baum hinten ausmessen und die Zwillinge als Christkind klammern. Mickey, würdest du diesen beiden Idioten bitte sagen, sie sollen das mit den Buchstaben lassen? Ja. Das Hotel bekommt sowieso einen neuen Namen. Ja, da hast du recht, Mama. Hey, Buchstaben fallen lassen. Hotel Phoenix ist ab morgen Geschichte, Leute. Da glaube ich aber noch nicht dran, den Giftzwerg. Wie bitte? Nichts. Ja. Hör zu, Page. Das X da oben kannst du dran lassen. Mir ist gerade eingefallen, wie ich das Ding nenne. Hotel for Christmas. Vor als Zahl 4 geschrieben und Christmas mit X. So sparen wir uns Buchstaben. Bam! Hotel for Christmas mit 4 und X? Klingt voll 90er. Und das sagt der Richtige. Wer verkleidet sich denn hier als 90er-Jahre-Kinderfilm-Hauptfigur, ha? Als erwachsener Mann? Hallo, ich verkleide mich nicht, ja? Ich bin das Original. Und aus den 80ern. Chris Juhl. Schwachsinn. Ich habe den Film gesehen. Derek Frost ist der Junge mit dem Eichhörnchen. Derek Frost spielt meine Rolle in dem Kack-Hollywood-Remake. Bullshit. Ich werde es dir beweisen. Mama, wo ist mein Handy? Hier, Schatz. Da. Derek Frost spielte in der Hollywood-Version den Jungen mit dem Eichhörnchen. Eine Adaption der gleichnamigen TV-Serie mit... Ui, Christian Juhl in der Hauptrolle. Ganz genau. Du bist das Original? Live und in Farbe. Das verdammte Original? Wie trippelstark ist das denn? Trippel sagst du da immer in der Rolle, ne? Ja. Mama, das ist ja irre. Hör zu, du bist engagiert, Junge. Was? Na, das Original des berühmten Weihnachtsklassikers. Exklusiv in meinem 24/7 Christmas Park. Warte mal, was habt ihr im Film noch immer gesagt statt Merry Christmas? Also in der Serie war das Mary Chipmes. Mary Chipmes, ja. Genau. Ich hau mich weg. Super. Und das Frettchen da ist das Original Eichhörnchen, ja? Naja, der 25. Nachfolger. Der 25. Ach, pff, egal. Merkt keiner. Das Hörnchen ist auch engagiert. All in. Bist du sicher, Mickeylein? Das Tier hat die Kabel der Hotelbuchstaben durchgebissen. Und jetzt nagt es an ihren Schuhen, Ma'am. Igitt, check, du Ratte. Das ist italienisches Leder. Hey, nicht treten, ja? Chip hat Gefühle. Boah, das geht gar nicht, das Eichhörnchen. Chip ist gefeuert. Was? Nee. Wenn Chip nicht dabei ist, bin ich auch nicht. Du bist dabei, Kumpel. Und statt Chip kriegst du ein Kuscheltier-Eichhörnchen unter den Arm. Ist tausendmal süßer als der da. Aber der kann dann auch sprechen, wie im Film. Serie. Und so mit den Augen klimpern. Chip 27. Ist ein Kuscheltier? Chip 10.000, Junge. Pro Tag. Die kann man dann nämlich überall kaufen im Park. 69 Tacken das Hörnchen. Ah, katsching. Ah, schön, Mickey, dass ihr zwei euch einig seid. Hä? Ich hab doch noch gar nicht trippel richtig Ja gesagt. Ja, einmal richtig reicht. Nicht ohne den echten Chip. Du, ich kann auch deinen amerikanischen Kollegen anrufen. Musst du nur sagen, nein, Junge. Nein, bitte nicht schon wieder. Memo an mich, Herr Juhl sagt zu. So, und jetzt habe ich Hunger. Page, ja. Mach mir ein Erdnussbutter-Sandwich. Ja, wie Sie wünschen, Sir. Erdnussbutter-Sandwich, schon unterwegs. Chip, hier geblieben. Immer wenn Chip Erdnussbutter hört, denkt er, es ist Essenszeit. Chip 26, komm zurück, du rothaariger Rocker! Chip, komm hierher. Das gibt Trippel Ärger, wenn du nicht... Chip, nein, nicht in die Der Küche. Junge und das Eichhörnchen. Wäre eine tolle Serie zu Halloween. Mama, schau, das alles hier, die großen Vasen, die Sessel, das ganze Zeug kommt weg. Mhm. Die Gäste dürfen sich hier nicht zu lang wohlfühlen, sonst belegen die nur die Plätze und konsumieren nichts. Schöner Gedanke, Mickey. Mama, was macht die Frau da? Handarbeit, nichts, was dich interessiert. Handarbeit? Entschuldigen Sie bitte, das sind die besten Scherenschnitte der nördlichen Halbkugel. Echt? Ja. Kann ich mal sehen? Nein. Kannst du auch Tannenbäume? Kann ich, mache ich aber nicht. Und Rentiere? Kann ich auch, mache ich aber auch nicht. Na, das ist es doch! So kitschiges Handmachtzeug. Das wollen die Leute sehen zu Weihnachten. Das sind auch so nice Giveaways für unsere Businesskunden. Oh, und Topseller auf unserem Weihnachtsmarkt, Mama. Bitte nicht Weihnachtsmarkt sagen. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Die weihnachtsgeilen Idioten werden uns das Zeug aus den Händen reißen. Ich porträtiere Sie in 2 Minuten. Gebongt. So machen wir es, Frau Schere. Ich heiße Fatsch. Camilla Fatsch. Frau Schere klingt viel besser. Und deinen Stand stellen wir direkt neben das Kinderkarussell. Kein Stand, kein Kinderkarussell. Dann können die Eltern schön was bei dir kaufen, während die Kinder sich im Kreis drehen. Und gegenüber verkaufen wir Liebesäpfel. Ich hasse Karussells und ich hasse Liebesäpfel. Und ich liebe Karussells und ich liebe Liebesäpfel. Und was ich liebe, wird gemacht. Es reicht! Hey, Frau Schere, wo willst du hin? Lass sie, Mickeylein. Diese Person ist nicht ganz richtig im Kopf. Ach, ihr Kopf ist mir egal, solange ihre Hände das hier hinkriegen. Viel Zeit bleibt nicht, um den Verkauf noch zu verhindern. Dann muss ich wohl doch noch mal ganz oben anklopfen. Ach, sieh an. Bringst du mir Nachschub? Ja, hier, Frau Weihrauch. 2 Stangen ohne Filter. Wurde auch Zeit. Die Firma dankt. Frohes Schaffen noch. Halt, Moment. Entschuldigung. Ja? Könnte ich vielleicht auf eine Zigarette mit reinkommen? Du rauchst doch gar nicht, Lümmel. Eigentlich will ich auch nur reden, Frau Weihrauch. Bitte. Nur 5 Minuten. 2 Minuten. Weil Weihnachten ist. Also, wo drückt der Schuh? Ja, wie sag ich das jetzt? Am besten schnell, die Zeit läuft. Sie dürfen das Hotel nicht an die Amerikaner verkaufen. Aha, und warum nicht? Weil Mickey es zu einem Konsumtempel umbauen lassen will. Das Phönix und alles drumherum soll sich in einen glitzernden Goldesel verwandeln. Er sagt, es wird ein begehbares Weihnachtswunder, von dem alle etwas haben. Es wird eine begehbare Gelddruckmaschine und mit alle meint er nur sich selbst. Er hat die Augen seines Großvaters und die waren immer ehrlich. Vor allem, als er mit mir Schluss gemacht hat. Sein Enkel Mickey ist leider das Gegenteil von ehrlich und was er vorhat, ist das Gegenteil von dem, was Weihnachten sein sollte. Und soll ich dir was sagen, Gustav? Es ist mir egal. Nein. Es gibt niemanden hier, dem das Hotel Phoenix wirklich etwas bedeutet. Die paar Gäste da unten sind auch nur hier, weil sie Weihnachten woanders nicht ertragen können. Ganz ehrlich. Da nehme ich doch lieber das Geld und lebe den Rest meines Lebens in einem anderen Hotel. Als Gast. Frau Weihrauch, wollen Sie wirklich zusehen, wie der... Gustav! Höchstens 2 Jahre vielleicht. Länger kann ich das Hotel nicht mehr halten. Dann ist eh Schluss hier. Aber Frau Weihrauch, Sie können so einen Wahnsinn doch nicht gut finden. Ich meine... Die 2 Minuten sind um. Aber er will mich zum Prügelknaben von Knecht Ruprecht machen. Manchmal muss man sich neuen Herausforderungen stellen, Gustav. Tut mir leid. Und nun raus hier. Ja, hier ist Jimmy. Was willst du, Mann? Du weißt genau, dass ich nicht gestört werden will. Du hast was? Sag mal, bist du wahnsinnig? Nein, ich höre dir nicht zu, du Arschloch, du hörst mir zu. Das kannst du doch nicht machen. Was heißt da doch? Fuck! Der verdammte Drecksack. Hey, kann man hier nicht mal in Ruhe Trübsal blasen? Wer spricht? Ach so, da oben. Mein Tag ist gerade so richtig beschissen. Willkommen im Club. Ist das der Eichhörnchenjunge da oben bei euch? Ja, willst du auch rauf? Na gut. Was seid ihr denn für eine armselige Truppe? Wir von der Trauerweide? Lass uns in Frieden. Ah, kommt schon. Was ist los? Mickey will die Weide hier fällen und den längsten Tresen der Welt rausmachen. Ekelhaft! Und mich will er zwingen, den Jungen mit dem Eichhörnchen in seinem scheiß Freizeitpark zu spielen. Ohne Chip. Und wenn ich nicht mitmache, engagiert er Derek Frost. Erst ersetzt er mich auf dem Bildschirm und jetzt im echten Leben. Das ertrage ich nicht. Und du, Rockstar? Ach, fucking Mickey hat meinem Agenten die Tourrechte abgekauft. Jetzt muss ich für Arschloch van Gift 80 Auftritte im Jahr machen. Ratet mal wo? Genau, im scheiß Christmas Park. Ich kotze! Autsch. Und was mit dir, Scherenlady? Hat der Ami dich auch im Sack? Nee, ich kann einfach verschwinden. Na, herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen, Mrs. Fudge. Und wir sind die Loser. Kannst dich ja mal so richtig freuen. Ja, sollte man meinen. Ah, aber irgendwie... Es geht leider nicht. Ach, und wieso? Keine Ahnung. Ich dachte, ihr interessiert mich nicht die Bohne. Wenn es euch gut geht, dann kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als euch eins reinzuwürgen. Aber jetzt, wo ihr so schlecht drauf seid, da zieht ihr mich runter. Seltsamerweise. Ich glaube, das kann nur eins bedeuten. Und was, bitteschön? Wir müssen was tun. Was ist denn hier los? Wir schieben die Tische wieder zusammen in die Mitte. Ja. Ach, verstehe. Warum? Weil du recht hattest, Engler. Das Hotel muss so bleiben, wie es ist. Mit Weide hinterm Haus. Ohne Derek Frost und Nick Chip. Das alles hier bedeutet uns wirklich mehr, als wir gedacht haben. Wow, Wahnsinn. Ja. Toll, und ja, was machen wir jetzt? Wir dachten, das sagst du uns. Also, wie ist der Plan? Welcher Plan? Na, der Plan. Ich hab keinen Plan. Keinen Plan. Kein Plan. Ich glaub das nicht. Nee, ich glaub das nicht. Nee, wir glauben das nicht. Und ich glaube, wir sollten dann langsam mal anfangen, uns was zu überlegen. Ja, aber vielleicht nicht hier. Wir brauchen einen Ort, an dem die Van Gifts nicht jeden Moment in der Tür stehen können. Also langsam gewöhne ich mich daran, in eurem komischen Baum zu sitzen, Zwillinge. Gibt nichts Besseres. Also, irgendwelche Vorschläge, wie wir verhindern können, dass die Van Gifts das Hotel kaufen? Chip 26 könnte das X über dem Eingang genau in dem Moment abnagen, wenn die Van Gifts drunter durchgehen und dann flatsch. Rest in peace, Mickey und Mom. Sie wollen nicht wirklich, dass ihr Eichhörnchen einen Doppelmord begeht, Herr Juhl, oder? Müsste halt wie ein Unfall aussehen. Man muss die ja nicht gleich umbringen. Betäuben reicht auch. Im Urwald gibt's Pflanzenarten, deren Blütenessenz Menschen eine Woche lang schlafen lassen. Und die Essenz habt ihr dabei? Nee. Na gut, dann halt ich. Passt auf. Ich mach mich an die alte Van Gift-Schachtel ran. Der kann dem Musiker schon widerstehen. Wir heiraten, ich werde Mickys Stiefvater und verbiete ihm das mit dem Weihnachtspark. Basta! Die olle Gloria würde dich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Spinnst du? Die liebt nur sich selbst und ihren Mickey. War ja nur ein Vorschlag. Wie wär's, wenn ich den Vertrag mit meiner Schere in 1000 Stücke zerschneide? Dann druckt er das Ding einfach nochmal aus. Verdammte moderne Technik. Da werden wir alle zum Opfer fallen. Opfer? Ja, Opfer. Das ist es. Jeder von euch muss ein Opfer bringen. Wovon zur Hölle redest du, Engler? Von der einzigen Chance, Mickey aufzuhalten. Merry Christmas, Mickey. Ach, schade. Den gibt's nämlich auch in Neon. Oh, das wusste ich nicht. Oh, das tut mir leid. Was hier drin? Hä? Ein Ei zu Weihnachten? Mickey, das ist ein Fabergé-Ei. Und wo ist mein Hauptgeschenk? Schau doch mal ans andere Ende der großen Tafel. Hallöchen! Das ist doch kein Geschenk. Das ist die Frau vom Hotel. Richtig. Und was liegt da vor Frau Weihrauch? Der Kaufvertrag und ein Füllfederhalter. Sie wird gleich vor deinen Augen unterschreiben. Sir, ich unterbreche hier nur sehr ungern. Ja, dann lass es halt, Page. Aber bevor Sie zum Hauptgeschenk übergehen, Mr. Van Gift, möchten Ihnen die anderen Gäste auch noch die ein oder andere Weihnachtsüberraschung machen? Die? Mhm. Mir? Die hassen doch Weihnachten. Meinungen können sich auch ändern, Sir. Wirklich? Ja, wirklich. Trippel, wirklich. Ja, dann fange ich doch mal an. Hier. Das ist von mir. Was soll das? Ist das... Meine Originallederjacke mit der goldenen Erdnuss auf dem Rücken. Für mich? Mhm. Aber wenn die jetzt mir gehört, dann bin ich ja... Der Anführer der Erdnussbande. Erst Chef Chips und mein Boss. Okay, danke. Bitte. Jetzt sind wir dran. Hier. Ein Minibaum im Blumentopf? Nicht irgendein Minibaum. Der Setzling einer vollkommen neuen Weideart. Den kannst du mitnehmen und in deinen Garten einpflanzen. Wir haben einen anderen hier hinters Hotel gepflanzt. Wir glauben, dass die beiden Zwillingsbäume sind. Aha. Und weil wir die Art entdeckt haben, dürfen wir auch den Namen bestimmen. Wir nennen sie Salix Mickey van Giftiensis. Das schau, Mickey, nach dir benannt. Das ist aber süß. Meine eigene Baumart. Das ist... wow. Ich hingegen habe nur etwas Unbedeutendes. Ein Scherenschnitt? Mhm. Warte, bin ich das, Frau Schere? Ja. Und wo sitze ich da drauf? Ist das ein Karussell? Mhm. Oh, und in meiner Hand, das ist ein Liebesapfel. Genau. Aber du hast Karussell und Liebesäpfel, Frau Schere. Ja, aber du liebst Karussell und Liebesäpfel, Herr Mickey. Alter, was ist denn das hier gerade? Wollt ihr mich reinlegen? Nein, Sir. Die Gäste wollen Ihnen eine Freude machen. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Aber ich. Test. 1, 2, 1, 2. Ladies and Gentlemen, ich spiele heute für meinen größten Fan meinen größten Song. Nein. Ja, doch. Glaub mir, ich kann es auch nicht glauben. Alles glitzert, alles glänzert, volle Straßen nicht gescheut. Auch wenn das an Wahnsinn grenzt, ich hab mich so auf euch gefreut. Lasst uns feiern, lasst uns singen, ich will alles konsumieren. Leid bleibt draußen, Liebe drinnen, lasst uns das doch mal probieren. Oh Gott, scheißegal, was Jimmy! Andere glauben. Scheißegal, was andere tun, das hier wird uns keiner rauben, denn wir lieben den Konsum. Es wird ein fettes Fest diesmal, noch viel, viel fetter als im letzten Jahr. Es gibt ne fette Ramstomal. Was noch nie erlebt, wirklich. Ich meine, ich habe immer das zu Weihnachten bekommen, was ich wollte, aber ihr habt mir geschenkt, was ich brauche. Das hat er schön gesagt, der Junge. Und warum? Warum macht ihr das? Weil heute Weihnachten ist. Merry Chitmas, Erdnussbandenboss. Ihr habt mir die tollsten Sachen geschenkt. Und ich habe nichts für euch. Ich weiß ja nicht mal, was ihr euch wünscht. Oh, das ist wie bei dir, Mann. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, es geht darum, was wir brauchen. Und das ist dieses Hotel, genauso wie es ist. Mit exakt einmal Weihnachten pro Jahr, nicht 365 Mal. Wir brauchen keinen Freizeitpark. Und wir glauben, du brauchst ihn auch nicht. Oh, Mama? Mickey? Was dagegen, wenn die alte Bruchbude so bleibt, wie sie ist? Nur, wenn ich einen neuen Phönix-Schriftzug spendieren kann. Einen, der eichhörnchensicher ist. Frau Weihrauch? Ja, Frau Wengift. Wir kaufen. Und zwar, damit ihr Hotel genau das bleiben kann, was es ist. Phönix aus der Asche, sag ich mal. Gott nochmal, das ist mir jetzt wirklich zu kitschig. So, hier ist der Vertrag. Ich verschwinde in mein Turmzimmer, muss noch meine Geschenke an mich selbst einpacken und wieder auspacken. 3 Stangen Kippen ohne Filter, die rauchen sich nicht von alleine. Oh, das hätte ich fast vergessen. Fräulein und Fräulein Pein, alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke. Ja, na dann. Ach, Gustav. Ja, Frau Weihrauch? Wie sieht's hier eigentlich aus? Wie mein? Ist doch Heiligabend heute. Ja, und? Machen Sie mal eine Kerze an. Eine Kerze? Ja, sehr wohl, Frau Weihrauch. Bisschen Weihnachten kann nicht schaden. Schönen Abend zusammen. Ja, schönen Abend, Frau Weihrauch. So. Hat sie recht, die gute alte Frau Weihrauch. Ein bisschen Weihnachten kann nicht schaden. Absolut. Aber eben nur ein bisschen. Hey Leute, was macht ihr denn? Hast du doch gehört, Gustav. Im Hotel bleibt alles so, wie es immer war. Und deshalb sitzt ab sofort wieder schön jeder in seiner Ecke. Aber ich meine, es war doch alles so... Na gut. Mama? Ja, Mickeylein? Genau so habe ich mir Weihnachten immer vorgestellt. Hotel for Christmas von Edgar Linschard und Stuart Kummer. Mit Tom Schilling, David Striesow, Petra Schmidt-Schaller, Marc Hosemann, Katrin Angerer, Lea Dräger, Patrick Bach, Leslie Molten und Katharina Thalbach. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Leo Zander. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Charlies. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.